Domian. Das 1 Live Talk Radio. 0800 5678 111. Im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 0800 5678 111. So, ihr Lieben, ich grüße euch sehr herzlich und würde mich noch mehr freuen, wenn das Fernsehen jetzt auch dabei wäre. Jetzt ist es dabei. Ich grüße euch sehr herzlich. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Unser Thema heute Nacht heißt, ein Freund wurde zum Feind. Habt ihr das in eurem Leben schon mal erlebt, dass eine große Freundschaft sich umgewandelt hat ins arge Gegenteil, in eine große Feindschaft? Vielleicht, weil ein Streit stattgefunden hat, ein Missgeschick, eine Lüge, vielleicht, weil ein Betrug irgendwie vorgenommen wurde oder weil sich der große beste Freund euch gegenüber feige und nicht loyal verhalten hat. Wenn ihr mir davon erzählen wollt, wenn es das bei euch schon mal gegeben hat, dass der allerbeste Freund, der innigste Freund zum schlimmsten Feind geworden ist oder die innigste Freundin zur schlimmsten Feindin geworden ist, dann ruft mich an. Telefonnummer 0800 5678 111 oder die Faxnummer, beides kostenfreie Nummer 0800 5678 110. Es geht los mit Nadine und Nadine ist 19 Jahre alt. Schönen guten Morgen. Morgen. Hallo Nadine. Hallo Tobias. Du hast das erlebt schon? Ja. Geht es um meine Freundin? Ja, um meine ehemalige beste Freundin Vanessa. Um Vanessa. Mhm. Wie lange wart ihr befreundet? Seit der 5. Schulklasse. Mhm. Und wann ist das auseinandergegangen? Vor 2 Monaten. Also eher gesagt, eigentlich vor fast 4 Monaten. Und du würdest heute sagen, du nimmst auch diesen heftigen Begriff in den Mund, das ist ein Feind, eine Feindin. Ja, mittlerweile ist es eine Feindin geworden. Was ist geschehen? Das war so, ich war mit einem Jungen zusammen, der heißt Christian. Mhm. Und 3 Jahre war ich mit ihm zusammen. Mhm. Und 2,5 Jahre davon hat sie immer an ihm rumgebaggert, ihn angemacht, wollte immer mit ihm alleine weggehen und ich sollte nicht mitkommen, weil sie in ihm verliebt war. Und wusstest du das, dass sie damals in ihm verliebt war? Nee, da wusste ich das noch nicht. Du hast aber mitbekommen, dass sie baggert. Ja. Und wie ist dir das damals als so gute beste Freundin so aufgestoßen? Wie ist dir das aufgefallen? Wie hast du es empfunden? Also für mich war das total schlimm. Sie hat immer nur von ihm erzählt, von ihm geschwärmt. Und ich hatte sie auch mal darauf angesprochen, ob sie vielleicht verliebt sei in ihn. Und sie sagte mir immer, nein, ich bin nicht verliebt in ihn. Ich finde ihn nur total nett. Und jetzt hat sich vor kurzem doch herausgestellt, dass sie was von ihm wollte. Mhm. Das hat sich vor kurzem herausgestellt? Ja, also sie sind jetzt seit 2 Monaten zusammen. Mhm. Nun bist du aber von der Freundin schon ein bisschen länger getrennt. Ja, so lange auch noch nicht, aber richtig seit 2 Monaten haben wir gar keinen Kontakt mehr, kein telefonischen, nichts mehr. Mhm. Gab es denn da ein ganz besonderes Ereignis, weswegen du dann gesagt hast, nein, ich will jetzt keinen Kontakt mit dir haben? Ja, das war so mein Ex-Freund, der Christian, der hat mich mal angerufen und meinte zu mir, ja, Nadine, ich liebe dich nicht mehr. Mhm. Da habe ich ihn gefragt, warum und so, und da meinte er so, ja, ich bin mit Vanessa zusammen. Ach so. Und da warst du mit Vanessa aber auch noch eng befreundet? Da war ich noch mit ihr befreundet und sie hatte mir das aber nicht gesagt, weil wir hatten uns einen Tag vorher mal unterhalten. Mhm. Wie lange lief das denn da schon zwischen den beiden? Etwas länger schon? Ja, das weiß ich auch nicht genau. Also sie meinte, da wäre nie was gelaufen. Mhm. Wie hat sie sich dann dir gegenüber verhalten, als du es dann gewusst hast und als du sie mit der Wahrheit konfrontiert hast? Sie war total patzig zu mir. Sie hat erstmal alles abgestritten. Mhm. Da habe ich gesagt, hör doch auf zu lügen, der Christian hat mich doch selber angerufen. Und da hat sie dann gesagt, ja okay, ich wollte dir das nicht sagen, weil wir halt die besten Freundinnen waren. Wie schlimm, ne? Aber gerade da hätte sie es sagen müssen. Nein, noch anders, sie hätte die Finger weglassen sollen müssen von deinem Freund. Ne? Ja. Ja. Jetzt seid ihr richtig auseinander, richtig. Gab es denn auch noch in der Zwischenzeit mal einen ganz großen Zoff zwischen euch beiden? Nee, das nicht, aber vor 2 Tagen habe ich die in der Stadt gesehen, beide Hand in Hand und geturtelt haben so, und die waren total glücklich. Und dann habe ich die gesehen und da ist für mich eine Welt zusammengebrochen. Ich hätte mir am liebsten gewünscht, dass ich umfalle und nicht mehr aufstehe. Mhm. Auf wen hast du denn mehr Wut? Auf deinen Ex-Freund oder auf deine Ex-Freundin? Auf meine Ex-Freundin, also auf die Vanessa. Mhm. Warum? Ja, weil sie mir das verheimlicht hat, weil Und du wahrscheinlich jetzt auch sehr skeptisch bist, all die Jahre. Das, ja. Denn sie hat das immer im Schilde geführt wahrscheinlich, ne? Ja, denke ich mir auch, weil ich weiß nicht, es tut einfach nur verdammt weh. Und ihr wart so Freundinnen, die sich nur alles erzählt haben. Und du hast ihr wahrscheinlich auch viel von der Beziehung zu Christian erzählt. Und hast ihr alles Vertrauen geschenkt, vielleicht auch die Probleme erzählt, die du mit Christian hast. Ich habe ihr alles erzählt, wenn wir uns gestritten haben und die schönsten Dinge und die schlimmsten Dinge, die wir beide erlebt haben, habe ich ihr erzählt. Und sie hat mir immer nur einen auf beste Freundin vorgespielt, denke ich jetzt. Ein voller Schlag in die Magengrube, ne? Ja. Ist sowas. Glaube ich, kannst du gar nichts machen, als es nur einfach aushalten und hoffen, dass so ganz allmählich bei dir da Gas über die Sache wächst. Aber es ist noch alles viel zu frisch, das wird noch lange dauern, vermute ich. Bist du jetzt vorsichtiger schon geworden, anderen Leuten gegenüber? Ja, zurückhaltender. Weil so eine Freundin wie Vanessa, weil ich mag diese Frau immer noch und so eine Freundin wie sie finde ich auch nicht mehr wieder. Gäbe es denn so in deinen Gedankenspielen vielleicht eine Möglichkeit, wie man das wieder einrenken könnte, die Freundschaft? Nee, das weiß ich im Moment nicht. Im Moment möchte ich auch mit ihr nichts zu tun haben, weil es mich halt noch so verletzt, weil ich liebe den Christian immer noch. Also du liebst den Christian und findest eigentlich auch, dass das eine tolle Freundschaft war. Also du bist in doppelter Hinsicht getroffen, weil du zwei Menschen verloren hast jetzt. Ja. Aus deinem Leben, aus deinem Freundeskreis heraus. Ja. Aus deinem engeren Feld. Ja, das sind so klassische Geschichten, wo man dann auch Hass entwickeln kann, ne? Ja. Wie weit gehen deine Hassgedanken? Ja, ziemlich weit. Ich würde am liebsten die Vanessa mir an den Haaren packen und gegen die Wand schleudern oder so. So einen Hass habe ich auf die. Du gönnst ihnen wahrscheinlich auch nicht ihr Glück, ne? Nee. Alt, weil ich ihn noch immer liebe. Schlimme Sache, Nadine. Schlimme Sache. Gibt es kein Gegenrezept, keine Linderung im Moment. Geh denen aus dem Weg, soweit es irgend möglich ist. Konfrontiere dich gar nicht mit denen. Und versuche Abstand zu gewinnen. Das sind so Sprüche jetzt, aber sonst kann man da gar nichts zu sagen. Du Arme. Aber es gibt noch eine tollere Freundin irgendwann in deinem Leben. Vielleicht sogar schon bald. Ich hoffe es. Ich wünsche es von ganzem Herzen, Nadine. Und auch einen netten Jungen. Dankeschön. Tschüss. Tschö. Oh je. Wenn aus Freundschaft, aus großer Freundschaft, eine große Feindschaft wird. Das haben viele von uns schon erlebt, viele von euch bestimmt auch, die jetzt zuschauen, zuhören, dass man einen Menschen, für den man vielleicht alles gemacht hätte, für den man durchs Feuer gegangen wäre, dass man diesen Menschen wegen bestimmter Vorkommnisse nach einer gewissen Zeit abgrundtief verachtet, vielleicht sogar hasst, weil er irgendetwas getan hat, was einem so weh tut, was einem so schmerzt. Wenn ihr mir davon erzählen wollt, wenn ihr sowas erlebt habt, dann ruft mich an. Telefonnummer 0800 5678 111 und die Faxnummer lautet 0800 5678 110. Tanja begrüße ich herzlich und die ist 30 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, guten Morgen, Domian. Du gehst auch noch näher bitte ans Telefon. Verstehst du mich besser? Ja, du hast so eine ganz zarte Stimme deswegen. Ja. Verstehst du mich jetzt besser? Ja, das ist wunderbar so. Ja. Und zwar, ich habe folgendes Problem, Domian. Ich hatte eine Freundin, ich war 4 Jahre mit ihr gut befreundet. Und ich hatte in dieser Zeit, als ich mit ihr befreundet war, recht viele Männerbekanntschaften, sage ich mal so. Und irgendwo hat sie das nicht akzeptiert, dass ich so viele Männerbekanntschaften hatte. Weil akzeptiert im Sinne, dass sie eifersüchtig war oder hat sie es moralisch verurteilt? Ich nehme stark an, sie war eifersüchtig, ne? Weil sie hat nie so richtig Kontakt zu Männern gefunden. Oder neidisch vielleicht sogar. Neidisch, ja, nehme ich auch an. Und es ist sogar so heute, dass wenn wir uns auf der Straße begegnen, sie mich anspuckt. Die dich anspuckt? Ja, sie spuckt mich einfach an. Moment, ihr wart mehrere Jahre sehr enge Freundin. Ja. Super enge Freundin. Busenfreundin. Ich wollte das Wort jetzt gar nicht so in den Mund, aber das sagt man ja so bei euch Mädels. Ne? Ja. Also Busenfreundin, das heißt die allerbeste Freundin überhaupt. Ne? Wir haben alles zusammen gemacht, ins Kino gegangen, wir sind schwimmen zusammen gegangen. Und so, ja. Also, dann muss ja irgendetwas geschehen sein. Es muss irgendwie eskaliert sein, irgendwie sich zugespitzt haben. Ja, Domian, das weiß ich auch nicht, wie das gekommen ist. Ja gut, wenn sie dich jetzt anspuckt auf der Straße, muss sie doch einen Streit gehabt haben, irgendetwas muss da vorgefallen sein. Gar nichts. Sie hat nur zu einer anderen Freundin zu mir erzählt, ach ja, die Tanja, das ist ein Flittchen, eine Schlampe, die hat sogar andere Ausdrücke noch benutzt. Ja, aber wenn man Busenfreund ist, verkehrt man fast jeden Tag miteinander oder telefoniert. Hat das denn plötzlich von heute auf morgen aufgehört? Das hat von heute auf morgen aufgehört, hinterher. Und hast du denn nicht irgendwann angerufen und hast gesagt, hier, so und so, was ist los, warum meldest du dich nicht mehr? Ja, ich habe also ihr versucht anzurufen, aber immer ging ihr ABR an und dann habe ich drauf gesprochen, sie sollte mich doch mal anrufen, ich wüsste gar nicht, was jetzt los ist. Aber sie sagte mir, hinterher hat sie mich hinterher auch angerufen, nach 2 Monaten, und sagte mir, ich sollte doch nicht mehr bei ihr anrufen, ich sei in ihren Augen ein Flittchen. Aber dass du das so hinnimmst, wenn ich so eng mit jemandem befreundet bin. Ja, aber was soll ich machen? Ja, dann wäre ich da hingefahren. Er hat gesagt, was ist denn los? Lass uns doch reden miteinander. Ja, das war nicht möglich. Ich bin auch einmal bei ihr gewesen zu Hause, habe ihr angeklingelt. Aber sie hat gar nicht jetzt die Tür offen gemacht und sofort wieder ins Schloss geworfen, ne, die Türe. Also sie wollte mit mir gar nichts mehr zu tun haben. Ich weiß wirklich nicht den Grund so richtig. Ja, eben deswegen wundert mich das ja, wenn man da 4 Jahre zusammengekluckt hat quasi. Ja, ich nehme an, dass es wirklich Neid irgendwie ist oder Eifersucht, ne, dass sie nicht so viele Männer auch kennenlernen. Moment, und jetzt passiert es, dass ihr euch auf der Straße begegnet, ja, und diese Frau wirklich spuckt vor dir aus? Sie spuckt mich an, sie spuckt mir auf die Kleidung oder beschimpft mich als Flittchen. Und was machst du dann auf offener Straße? Ja, ich spreche sie darauf an, warum sie so etwas sagt zu mir und so, dann? Ne? Dann geht sie mit erhobenem Kopf einfach weiter. Aber was ist das dann für eine Freundschaft gewesen, die so ohne einen Streit, sogar ohne eine Auseinandersetzung, ja, so zu Bruch geht, unbesprochen zu Bruch geht, ne? Ja, das verstehe ich auch nicht, Domian, aber heute muss ich sagen, ich bin froh, dass ich sie wirklich wegbekommen habe dann, ne? Das war für mich dann keine richtige Freundin. Ja, aber kommst du denn nicht auch ins Grübeln, was deine eigene Person angeht? Du musst das doch denn in den Jahren irgendwie auch ein bisschen bemerkt haben. Bist du mit verschlossenen Augen in dieser Freundschaft gewesen? Eigentlich gar nicht. Wir haben uns alles erzählt und sie hat mich auch mal darauf angesprochen, weshalb ich immer so viele Männerbekanntschaften hätte. Da sagte ich zu ihr, wieso, ich unterhalte mich ganz normal mit den Männern und ich gehe mit den Eis essen. Aber klar, auch nicht. Was machen Mädels auch sonst mit Männern? Man isst Eis, ja, normal. Aber ich glaube wirklich, das hat mit Eifersucht zu tun gehabt, ja, weil sie nie so viele Männer kennenlernt. So, jetzt beleidigt sie dich ja wirklich. Sie hat dich einmal sehr verletzt, weil sie dein Vertrauen missbraucht hat. Und sie beleidigt dich regelrecht, ne? Was für Gefühle tun sich denn da in dir so auf? Ach, ich habe total ein Hassgefühl heute. Also ich hasse sie regelrecht. Ne? Also ich weiß auch nicht, was ich noch unternehmen werde, wenn sie mich nicht in Zukunft in Ruhe lässt. Ja, aber sie lässt sich doch in Ruhe nur auf der Straße nicht, ne? Nein, nee, das geht so weit, sie ruft mich auch an. Sie beleidigt, sie ruft mich an, macht Telefonterror, sie ruft mich an, legt auf, das kann sie nur sein. Sie hat meine Nummer auch, weil ich ja nochmal die Nummer habe. Ich habe meine Nummer gar nicht geändert. Warum auch? Also, so ein Fall finde ich besonders schwer oder schlimm, wenn man gar nicht genau weiß, was vorliegt und wenn man selbst der Freundschaft keine Chance gibt, indem man sich auseinandersetzt, ne? Sondern einfach so von heute auf morgen geht und ab dafür, das war's. Ne? Schlimm. Ja. Sie sollen mich doch einfach in Ruhe lassen, Domian. Ich kann sie leider nicht dazu drängen, aber vielleicht hört sie euch nach zu und dieser Appell hat auch nochmal gewirkt. Sie möchte mich doch einfach in Ruhe lassen in Zukunft. Sie soll ihr Leben leben, ich lebe mein Leben und ich ziehe jetzt endgültig einen Schlussstrich darunter. Ja. Gut, Tanja. Hoffen wir, dass sie zugehört hat. Hoffen wir, dass sie dich in Ruhe lässt. Dankeschön. Auf Wiederhören. Tschüss. Jetzt ist der Markus dran und Markus ist 17 Jahre alt. Hallo. Hallo, Domian. Also, es geht um Folgendes. Ich habe einen Freund, den kannte ich 5 Jahre lang. Ich habe den ungefähr mit 13 Jahren kennengelernt. Da war man die besten Kumpels. Und dann hat es mal angefangen, da musste ich mal von ihm Geld leihen. Das war gleich 8, zwischen 12 und 15 Mark. Und eine Woche später wollte er es wieder haben. Und ich konnte ihm das nicht zahlen. Und dann irgendwann hat er nach mich gefragt, ob ich mir meinen Videorekorder ihn leihen könnte. Da habe ich natürlich zugestimmt. Und mit Freunden macht man das ja. Und am nächsten Morgen wollte ich den Videorekorder mal wieder abholen. Und dann sagt er hat einen Verkauf für 100 Mark, weil ich Schulden bei ihm habe. Aber so hoch waren die Schulden gar nicht. Bitte? So hoch waren die Schulden ja. Ja, das hat mich auch gewundert. Wie hoch waren die Schulden insgesamt? 12 bis 15 Mark nur. Und der Videorekorder war nur? Dann habe ich neu gekauft für 300 Mark und für 100 Mark hat er verkauft. Und ich habe mal angesprochen, was das sollte. Und da hat er gesagt, ganz lässig, tja, du warst Schulden bei mir. Tja, jetzt habe ich einen Videorekorder verkauft. Ja, und du? Und dann? Tja, dann habe ich natürlich angezeigt, da war ich sauer, die Freundschaft war erstmal kaputt. Mhm. Angezeigt, Polizei konnte, also Polizei hat es weitergegeben an die Staatsanwaltschaft. Mhm. Dann ging das irgendwann mal vor Gericht. Mhm. Und der Richter hat gesagt, Aussage gegen Aussage, man kann leider nichts machen. Mhm. Und jetzt, wie ich gesagt, also wenn ich jetzt auf der Straße oder so, kam es schon vor, dass wir uns sogar auf der Straße gekloppt haben. Ehrlich? Wie lange liegt denn dieser Vorfall zurück? Das war letztes Jahr. Letztes Jahr. Dann hast du ihn ein bisschen früher kennengelernt, ne? Wenn du sagst, ihr wart 5 Jahre befreundet. Also ich kenne ihn jetzt 5 Jahre, besser gesagt. Ja, dann hast du mit 12 oder 11 kennengelernt. Ja, würde ich ungefähr sagen. Ja. Es geht so weit, dass ihr auf der Straße kloppt, ihr beiden. Ja, das war eine Meinungsverschiedenheit, da wollte ich mal wieder wissen, was da los war, wieso er das gemacht hat. Mhm. Und dann fing es an mit Wörtern, Auseinandersetzungen und irgendwann habe ich eine gescheuert. Mhm. Und richtige Schlägerei zwischen euch beiden Jungs? Ja, das könnte man sagen. War es mal so weit, dass die Polizei sogar kam. Ehrlich? Mhm. Nun ist ja 5 Jahre in dem Alter, in dem du bist oder in dem du warst, ist auch eine super lange Zeit, wenn man da befreundet ist mit jemandem. Ja. Und würdest du auch sagen, dass das während dieser Zeit dein allerbester Kumpel war? Nein, nicht Kumpel, Kumpel ist noch zu wenig, dein allerbester Freund war? Ja, auf jeden Fall. Auch mit dem du alles besprochen hast und ja, sehr ich hab dem viel anvertraut. Vertraut miteinander umgegangen. Jetzt das Beste ist ja, jetzt erzählt er alles rum, was ich schon alles anvertraut habe damals. Mhm. Markus, ist es so, dass da eine Welt für dich zusammengebrochen ist? Auf jeden Fall. Mhm. Mhm. Und nach dieser gescheiterten Anzeigenaktion stehst du jetzt da, kommst nicht zu deinem Recht, hast sehr viel Geld verloren auch. Ja, sicher. Und was erzählt er so rum? Was ich noch alles anvertraut habe, zum Beispiel mit Freundinnen, also Freundinnen alles. Mhm. Hat das zur Folge, dass du auch so ein bisschen lächerlich dastehst? Ja, auf jeden Fall. Mhm. Glauben denn die Leute so in deinem Umfeld, der restliche Freundeskreis oder die Mitschüler, die ihr so habt, wem glauben die mehr, dir oder ihnen? Die meisten glauben natürlich mir, aber manche sagen schon, ich wäre so einer, wo nur die Frauen zum Beispiel so nimmt und so weiter, das möchte ich jetzt in dir äußern, weil... Ja, müssen wir auch nicht vertiefen. Ist auch nicht das Thema jetzt. Wenn du so ganz ehrlich bist, ne, so Hand aufs Herz, was wünschst du ihm? Ja, was wünsche ich ihm? Was ich immer noch hoffe, also, dass irgendwann mal wieder eine Freundschaft besteht, weil... Ach so, das ist... Ja, das wünsche ich mir, weil schon, damals war das eine große Freundschaft. Mhm. Man kann ja drüber reden, würde ich sagen, was damals geschehen ist, nur er will es ja nicht. Ja gut, aber du machst ja auch gleich mit und verhaspelst dich da in der Schlägerei. Ja, weil ich immer mehr aggressiv dadurch werde dann. Ja, aber geh ihm doch aus dem Weg. Ja, aber geh ihm doch aus dem Weg, indem ihr euch schlagt. Das will ich ja machen, Er terrorisiert mich ja zum Teil schon. Ruft er bei dir auch an? Ja, auch. Nachts hat er schon öfters angerufen. Mhm. Und das Beste ist, ich wohne ja noch bei meinen Eltern. Mhm. Und meine Eltern sind auch schon stinkig geworden. Mhm. Meinst du denn, es hätte einen Sinn oder eine Chance, irgendwie nochmal zu versuchen, sachlich an ihn ranzukommen? Beispielsweise, indem du ihm... Als ich einen Brief oder eine Mail schreibst und das ausführlich nochmal darlegst und auch vielleicht nochmal deinen Wunsch sagst, dass du eigentlich auch bereit wärst, vielleicht das Ganze zu vergessen und nochmal einen Neuanfang zu machen. Hat das Sinn? Ich weiß es nicht, ich müsste mal versuchen. Also wenn du noch so einen Wunsch in dir hast, ich meine, das ist ja immerhin was, du könntest ja jetzt auch sagen, nee, der ist für mich gestorben, der ist tot, dem wünsche ich die, weiß nicht, was ich, an den Hals. Mhm. Aber so bist du ja nicht drauf. Du sagst ja, vielleicht... könnte man doch nochmal eine Zukunft miteinander haben, ne? Ja, sicher. Weil ich würde mal sagen, jeder Mensch macht eigentlich ehrlich gesagt einen Fehler. Mhm. Und man kann auch mal versuchen, ihm nochmal eine Chance zu geben. Also Markus, wenn du ihm das so schreibst, finde ich das schon mal eine ganz tolle Geste von dir. Und vielleicht, vielleicht regst du ja oder berührst du auch den guten Teil in ihm und vielleicht wird er dann auch ganz kleinlaut und sagt, okay, versuch's doch mal. Ich versuche das mal. Also dieser Versuch ist allemal wert, besser als dass ihr gleich wieder in irgendeine Schlägerei kommt. Mhm. Ne? Alles Gute, viel Glück. Okay, danke. Tschüss, Markus. Tschüss. Claudia, 30 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, hallo. Hallo Claudia. Aus Freundschaft, Feindschaft. Ja, ganz arge Feindschaft. Erzähl. Ganz arg. Und zwar habe ich eine sehr, sehr gute Freundin gehabt. Mhm. Eigentlich meine beste Freundin, Busenfreundin. Auch Busenfreundin. Ja. Wie lange wart ihr miteinander? 9 Jahre. 9 Jahre. Mhm. Von wann bis wann? Wie alt warst du da, als ihr euch kennengelernt habt? Boah, na, ich bin jetzt 30. Mhm. Rechne mal zurück, 21. So. Achso, das liegt also noch ganz nah. Ja. Die Trennung ist auch nahe noch. Die Trennung ist auch noch sehr nah, ja. Mhm. Und zwar sind die, die waren sich schon immer sympathisch, haben auch immer schon rumgeflaxt, wie das eben halt unter Freunden auch manchmal so ist. Ihr beide? Nee, überhaupt, also mein Mann und ihr Mann und ich mit ihr dann und so. Und irgendwie sind die, es ist mein Mann mit meiner besten Freundin näher gekommen. Das heißt, Januar 98 auf einer Geburtstagsparty bei ihr. Und die sind dann sehr lange rausgegangen und spazieren gegangen und sind erst nach einer Stunde, 15 Minuten ungefähr wiedergekommen. Und sie kam gleich bei mir an und sagte, oh, da war nichts und so. Und die haben alle schon blöde Sprüche gerissen und man denkt sich dann sein Teil. Hast du ihr geglaubt, als sie sagte, da war nichts? Nein. Nein. Da war schon aus mit Busenfreundin. Ich wurde vorsichtiger, wollen wir so sagen. Und hast du den Mann gefragt, war da was? Natürlich, ich habe ihm auch gesagt, ich sage, hey, hör mal zu, ist da was mit ihr oder und so? Er sagte und er sagt, nein, du siehst Gespenster, ne? Männer haben ja manches Mal so den Drang zu sagen, man sieht Gespenster als Frau, ne? Oder man, naja. Gut, dann ging es weiter. Dann hatten die eine Affäre, mein Mann fing an drastisch abzunehmen und hatte also wirklich einen Spleen, sich nach jedem Essen, vor jedem Essen zu wiegen, vor jedem Joggen, nach jedem Joggen zu wiegen und das, also da bin ich dann nachher schon zur Lebens- und Erziehungsberatungsstelle gerannt, zu einem Psychologen und habe den gefragt, Mensch, und das ist doch nicht normal und so und habe mir Gedanken gemacht. Ja, und dann habe ich so einen kleinen Zettel gefunden, da standen so Wohnungsadressen drauf und da habe ich gedacht, Mensch, das ist ja komisch, ne? Dann habe ich ihn darauf angesprochen, nö, das ist für ein Kumpel und überhaupt und die Schrift kam so bekannt vor. Na, ich habe den Zettel aufbewahrt, gedacht, naja, man weiß nie und habe dann wenig später ein paar Ohrringe gefunden, so billige kleine Silberohrringe. Wo? Ja. Und habe ihn darauf angesprochen, Mensch, wo sind die denn her? Und nee, wo du sie gefunden hast? Im Nachtschrank in meinem alten Fahrschulbuch. In deinem alten Fahrschulbuch? In meinem alten Fahrschulbuch, genau in die Mitte, so richtig schön reingestopft, das kleine Päckchen. Und habe ihn dann gefragt, Mensch, und hast du Ohrringe gekauft? Er sagt, ja. Ich sag, Mensch, wo denn? Ja, in Hamburg. Ich sag, kann gar nicht angehen, da steht unser Stadtname drauf. Ach, das waren Ohrringe für ihn, oder wie? Ja, Wollte sie wohl gerne, mochte sie wohl leiden, ist sie wohl männlich auch. Also wir reden jetzt die ganze Zeit darüber, dass währenddessen schon eine Beziehung lief zwischen ihm und ihr. Ja. Und diese Abnehmerei wollte er ihr einfach nur gefallen? Ja. Das war's? Ja. Und du hast schon gedacht, er ist irgendwie seelisch... ich habe gedacht, der ist überlastet von der ganzen Arbeiterei und so, ne? Aber meine Mutti sagte dann, Mensch, Kind, pass auf, wenn sich ein Mensch irgendwie äußerlich so drastisch verändert... Stimmt was nicht. Dann stimmt was nicht. So, währenddessen hattest du auch guten Kontakt zu deiner Freundin und sie hat sich nicht anmerken lassen. Ja, die hat sich nicht anmerken lassen, die hat mich in den Arm genommen und macht meine Süße, meine Beste und. Habt ihr denn auch so über Eheprobleme und so etwas auch gesprochen? Ja, klar. Du hast also auch über deinen Mann bei ihr geredet. Ja. Wie ist es denn dann endgültig aufgeflogen? Endgültig aufgeflogen ist es, indem ich einen Tag oben, also das war im März letzten Jahres, stand ich bei mir in der Schlafstube, habe Haare geföhnt und so, das Übliche, und habe eine Hose von meinem Mann zusammengelegt. Und dabei ist ein Zettelchen rausgefallen. Und habe gedacht, ach Mensch, Einkaufszettelchen, pack den erstmal auf die Kommode und dann wurde ich doch neugierig und habe ich den aufgemacht und da war dann so, hallo, mein süßer Schatz und bla bla und so. So auf 20 Wörter 10 Rechtschreibfehler habe ich gedacht, meine Güte, ne? Das sieht ja so nach dem Schema aus, so willst du mit mir gehen? Ja, nein, und wenn nicht, warum, ne? Also das war sie dann, das war dir klar, dass sie das ist? Ja. Ja. Also, naja, noch nicht ganz. noch nicht ganz. Ich habe dann den anderen Zettel genommen, gedacht, Mensch, das ist eine und dieselbe Schrift. Und dann habe ich ich habe noch eine beste Freundin, mit der habe ich auch alles zusammen durchgekrakelt und die ist dann sofort zu mir gekommen und hat sich den Zettel angeguckt und hat sich gesagt, Mensch, irgendwie, ne, aber hast du nicht ein paar Schriftvergleiche da? Ja, aber kanntest du nicht die Schrift von dieser besagten besten Freundin? Doch, aber ich habe immer mal einen Brief gekriegt, wenn ich zur Kur war wenn ich in Urlaub gewesen bin. Ja. Und die liest du dann einmal und dann packst du sie weg. Und dann seid ihr beiden Frauen, also die andere beste Freundin, seid dann letztendlich ihr auf die Spur gekommen. Oder den beiden auf die Spur gekommen. Ja. Bist du heute mit deinem Mann noch zusammen? Wir sind noch zusammen, aber er ist auf Probe. Das heißt, also ich hatte einmal... Wie, er ist auf Probe? Er ist auf Probe. Ich hatte letztes Jahr im September... bin ich 30 geworden und kurz nach meinem 30. habe ich irgendwie so einen Knick gekriegt und habe gesagt, nee, also jetzt ist Feierabend. Und dann habe ich gesagt, weil er, wie gesagt, nach dieser Beziehung auch noch eine Schulfreundin von mir angegraben hat. Moment, also meine, was heißt Probe? Er hat ein Jahr Probezeit. In diesem Jahr, wenn mir irgendwas nicht gefällt oder wenn er sich wirklich nicht grundlegend ändert. Ihr seid also, ihr wohnt aber noch zusammen in einer Wohnung. Auf Probe quasi. Du hast ihm eine Chance gegeben von einem Jahr. Ja. Sind die beiden denn noch zusammen? Ja. Ach, das läuft auch noch? Ja. Deine beste Freundin mit deinem Mann? Nein, die beiden nicht. Nee, sie ist mit ihrem Mann noch zusammen. Ach so. Nein. Also das hat sich dann getrennt voneinander. Deine beste Freundin mit deinem Mann, die Affäre ist beendet. Die Affäre ist beendet, mhm. Ja. Aber die Freundschaft zwischen dir und deiner besten Freundin ist auch beendet. Ja. Mhm. Was empfindest du der Frau gegenüber heute? Am Anfang Abscheu, Abneigung, den tiefsten Hass. Mhm. Mittlerweile tut sie mir ganz einfach nur leid. Das ist immer so ein Spruch, mit dem ich in solchen Fällen nichts anfangen kann. Warum tut sie dir leid? Sie tut mir leid aus dem einfachen Grunde. Das glaube ich dir nicht, weil du letztendlich doch Hass auf die Frau hast. Wieso tut sie dir leid? Ist das nicht nur ein ganz hämischer Spruch? Ein böser Spruch? Tut sie dir wirklich leid? Hast du Mitleid mit der Frau? Nie im Leben. Doch. Mittlerweile. Das heißt doch, dass du sie sehr magst. Nö. Ja, man hat doch Mitleid mit Leuten, die man mag. Nö, ich denke mal, also da kann ich mein Herz voll ausschalten und nur meinen Kopf benutzen. Sie tut mir ganz einfach in dem Sinne leid. Aber damit stellst du dich doch sehr über diese Frau. Dieses, sie tut mir einfach nur leid, hört sich immer so doll an, aber damit wischst du ihr doch ungeheuer einen aus. Nach dem Motto, ich bin die Tolle und die tut mir nur leid. Ja, sie tut mir ja nur aus dem einfachen Grunde leid. Sie ist weiterhin unglücklich, ändert aber nichts an ihrer Situation, weil sie einfach nicht den Mumm hat. Aber warum tut sie dir leid? Das könnte doch völlig egal sein. Es ist mir auch im Endeffekt, es ist mir auch egal. Mhm. Aber ich kann auch nicht mehr so diesen ganz argen Hass empfinden. Sicherlich, wenn sie mir vielleicht jetzt gegenüberstehen würde oder im Supermarkt. Ich meine, sie geht ja mittlerweile in einen anderen Supermarkt einkaufen, damit sie mir nicht über den Weg läuft, weil sie wahrscheinlich so eine Angst hat oder so. Aber es ist doch wirklich schlimm, vor allen Dingen, wenn solche Dinge passieren mit Freunden oder Freundinnen, die man so lange kennt, ne? Ja. 9 Jahre, das ist eine verdammt lange Zeit. Ja, wir waren gegenseitig Trauzeugen und Paten und. Das heißt, ihr habt auch keinen Kontakt mehr, überhaupt auch nicht zu ihrem Mann? Doch, wenn ich ihren Mann sehe oder so, dann schnacken und quälen wir nochmal so zusammen. Aber was hat der denn gesagt zu der ganzen Geschichte? Der hat mir am Anfang nicht geglaubt, wie ich mit dem Schriftgutachten bei ihm aufgetaucht bin. Ach, du hast das auch noch begutachten lassen? Ja, klar. Ich bin mit meiner besten Freundin Claudi, falls sie die Sendung sieht, grüße ich sie auch, weil das wirklich das beste Stück ist, bin ich nach Hamburg gefahren und habe das begutachten lassen. Mhm. Also sehr teure Angelegenheit. Also eine ganz perfekte Geschichte, die du da hast. Wie teuer ist so eine Begutachtung? Also pro Stunde 150 Mark. Mhm. Du hast gerade genannt, das ist deine jetzige beste Freundin Claudi, weißt du, ne? Mhm. Nach der gemachten Erfahrung mit dieser Frau, bist du Claudi gegenüber auch vorsichtiger? Nein. Also du hast nicht die Sorge, dass das vielleicht mit der auch passieren könnte? Nee, das nicht. Du möchtest den Grund wissen, warum. Zum Beispiel, ja. Ja, die hat mehr Kritz im Kopf. Ja. Also sie hat ganz einfach mehr Gehirnmasse, also... Mhm. Die andere... Oh, ich höre doch mal den Hass raus auf die andere. Nein, Domian, nein, es ist kein Hass in dem Sinne. Ich habe ihn weitestgehend wirklich versucht zu kontrollieren und abzubauen auch irgendwo, weil es keinen Sinn hat. Du verrennst dich da auch irgendwo. Ja, du hast völlig recht. Also klar, ich wünsche jetzt dieser Probezeit alles Gute und eurer Ehe alles Gute, dass ihr euch vielleicht auch nochmal berappelt. Und glaubst du nicht? Nein. Na gut, wie auch immer. Dann wünsche ich dir alles Gute. Danke. Tschüss, Claudia. Tschüss. Kai ist 18 Jahre und bei mir jetzt. Hi. Wie geht's dir? Danke. Und dir? Ja, auch einigermaßen so. Aber du rufst ein Thema an, was nicht so erfreulich ist, ne? Mhm. Das heißt, da ist irgendwas Übles vorgefallen bei dir. Mhm. Erzähl. Das war so, ich kenne meinen Freund 12 Jahre, Albert. Wir waren zusammen skaten, ich und meine Freundin und Albert. Mhm. Und dann habe ich zu ihm gesagt, er möchte mal gerne trinken holen, wenn er Lust hätte. Mhm. Geht die Treppen hoch und holt, zieht seine Inliner aus, kommt wieder und dann sagt er, das war ich. Das ist seine Skate-Kaputt, sein Kugellager, ne? Ich habe keinen Wort verstanden jetzt. Er hat was zu trinken geholt, oder was? Ja, ist die Treppen hochgegangen in der Wohnung. Da darf man ja keine Skates anhaben. Ja. In Hausflur. Mhm. So. Dann ist er hochgegangen, kommt wieder, zieht seine Inliner an und fährt nochmal los. Mhm. Sein Kugellager von den Skates ist kaputt. Mhm. Und dann sagt er zu mir, das war ich. Alles schön und gut, ich habe gesagt, war ich nicht und so. Mhm. Dann will er auf mich los und mich zusammenschlagen und so. Dann ist meine Freundin dazwischen gegangen, hat gesagt, so geht das nicht und so. Mhm. Dann hat er meine Freundin so eine geschleppert, ey, das war nicht normal. Das Gesicht war richtig rot und so. In deiner Anwesenheit? Ja, in meiner Anwesenheit. Bist du dazwischen gegangen und hast du ihm eine gescheuert? Ja, natürlich. Mhm. Und dann hat er mich immer angerufen, Telefonterror und so. Also durch diesen Vorfall war dann diese lange, lange Freundschaft, 12 Jahre sagst du, ist ja irre lang, ne? Eure Kindheit kennt ihr euch, eure frühesten Kindheit. Ich habe ihn ja in Heim kennengelernt. Mhm. War dann quasi von heute auf morgen war es vorbei. Mhm. Ist ja Wahnsinn, ne? Und ihr habt euch vorher immer richtig gut verstanden? Ja, ich bin ja mit das Mädchen auch schon so fast so 12 Jahre zusammen. 12, 13 Jahre. Ja, und ihr habt euch immer gut verstanden, du und dein Freund? Ja, wir waren die besten Freunde. Wie kann denn dann sowas so krass umschlagen? Hast du eine Erklärung? Nö, weiß ich auch nicht. Also ich finde das irgendwie auch schade, weil ich finde, wir hatten eine ziemlich gute Freundschaft. Mhm. Wie lange liegt dieser Vorfall jetzt zurück? So ein Dreivierteljahr so. Mhm. Siehst du ihn manchmal? Ja, manchmal im Bus draußen und so. Und, wie ist die Stimmung dann zwischen euch beiden? Wir beachten es einfach gar nicht. Mhm. Also keine Schlägerei oder sowas? Nö. Das nicht. Mhm. Würdest du gerne vielleicht doch, dass sich das nochmal einrenkt? Also von meiner Seite aus gerne, wenn er sich bei meiner Freundin entschuldigt. Mhm. Das ist nie passiert, bis heute nicht. Nö. Mhm. Empfindest du, kann man sagen, ein bisschen Hass auf ihn auch? Nö, Hass nicht gerade so, aber ich bin ziemlich sauer auf ihn. Mhm. Mhm. Weil ich finde so, man schlägt keine Frauen. Mhm. Mhm. Natürlich, klar. Und vor allen Dingen nicht bei so einem Vorfall. Mhm. Und dass er jetzt nicht mal Manns genug ist und sich entschuldigt, ne? Ja, das finde ich irgendwie auch so ein bisschen. Man denkt ja, wenn man so einen Freund, eine Freundschaft verloren hat, denkt man ja öfters auch darüber nach, wie mag es dem anderen gehen? Also, was denkt der über mich, über uns? Was glaubst du? Was denkt dein Freund über dich? Also keine Ahnung, so. Meinst du, er vermisst dich auch ein bisschen? Kann sein. Also ich vermisse ihn ziemlich oft. Wie oft also, habt ihr euch so, wie oft habt ihr rumgehangen früher? Ach, ich war ja früher mit ihnen im Heim. Und eine Pflegefamilie, besser gesagt. Mhm. So, wir haben uns alles so Taschengeld geteilt. Also jeden Tag zusammen, ne? Ja, Fahrradfahren und Schwimmen. Mhm. Also kann schon sein, dass er dich auch vermisst, ne? Vielleicht. Aber du hast natürlich völlig recht, der Schritt muss von ihm ausgehen, er muss sich entschuldigen. Mhm. Und dann wärst du auch bereit zu sagen, okay, wir versuchen es nochmal. Ja. Ja. Also ich vermisse Albert ziemlich doll. Ich habe sogar auch schon ziemlich oft geweint und so, weil Albert und ich waren echt die dicksten Kumpel. Mhm. So einen Freund wie ihn hatte ich noch nie. Mhm. Werde ich auch nie haben, wieder. Guckt Albert diese Sendung manchmal? Weiß ich nicht. Weißt du nicht. Also ich kenne die Sendung auch erst, seitdem ich wieder in Bremen wohne. Achso. Seit wann wohnst du wieder in Bremen? Ich so seit knapp 1,5 Jahre so. 1,5 Jahre, naja. Hoffen wir, dass Albert sich irgendwie besinnt, ne? Und sich, Albert, wenn du zuschauen sollst, mein Gott, entschuldige dich bei dem Mädchen. Da brichst du dir nun wirklich keinen ab und steigst im Ansehen deiner Freunde, wenn du dich entschuldigst. Mhm. Und damit kannst du vielleicht sogar die Freundschaft wieder einrenken. Und eine Freundschaft ist verdammt viel wert. Also für mich schon. Na klar. Hoffen wir mal gemeinsam, Kai. Mhm. Alles Gute, tschüss. Danke, tschüss. 1.32 Uhr und 50 Sekunden, eine kleine Pause jetzt. Sekunden, Radio 1 Live hier und das wieder Fernsehen. Wir hatten hier gerade ein paar kleine Beleuchtungsprobleme. Unser Thema heute Nacht heißt, wenn aus Freundschaft Feindschaft wird. Ein Freund wurde zum Feind. Wenn ihr so etwas erlebt habt in eurem Leben, Das sind ja manchmal sehr bewegende und sehr krasse Geschichten. Das ist ja durchaus vergleichbar damit, wenn man eine Liebe verliert. Das geht einem ja bisweilen dann auch sehr an die Seele und sehr ans Herz. Wenn ihr so etwas zu erzählen habt und es mir gerne erzählen wollt, ruft ganz einfach an. Telefonnummer 0800 5678 111 oder faxt mir unter 0800 5678 110. Ralf begrüße ich herzlich. Und Ralf ist 38 Jahre alt. Mein Gott, ist es schon warm zurzeit. Ich brate hier in meinem Studio. Ralf! Ja, Domian. Ja, das war eine laute Begrüßung. Jo. Du möchtest mir auch eine Geschichte erzählen zum Thema Freundschaft, Feindschaft. Ja, Freundschaft, Feindschaft. Die, mhm. Erstmal schönen Gruß, Domian. Mhm. Und naja, fangen wir es mal ganz einfach an. Mhm. Ich bin ganz normal groß geworden, habe eine schöne Lehre gemacht. Ich habe meine Meisterprüfung gemacht und dann hatte ich einen guten Freund, den habe ich selber ausgebildet. Mhm. Und den habe ich anschließend mit übernommen in meine Selbstständigkeit. Mhm. Was hast du für eine Firma? Im Moment habe ich überhaupt keine mehr. Um welche Firma ging es denn damals? Es war eine Elektrofirma. Mhm. Mhm. So. Und nun, er hatte seine Probleme und er war wirklich ein guter Freund von mir. Mhm. Kannst du also wirklich glauben. Und ja, ist okay. Ich habe mich selbstständig gemacht, habe ihn aufgenommen. Wir haben 7 Jahre lang wunderbar zusammengearbeitet. Mhm. Also gut zusammengearbeitet und auch privat sehr eng miteinander, wart ihr vertraut? Richtig. Mhm. Und nach 7 Jahren ist er dann mit meiner Frau durchgebrannt. Meinen Kindern, meinem Haus, eigentlich mit allem. Mit deinen Kindern, mit deiner Frau und was heißt, und das auch mit deinem Geld oder wie? Wenn du sagst, mit meinem Haus, was hat er mit deinem Haus zu tun? Nein, er ist, wie gesagt, mit meiner Frau, was seine Chefin war, mhm. ist er durch. Ach so, weil ihr das auch mitgehörte. Jo. Mhm. Ja, und da bin ich drüber sehr und sehr krank geworden. Mhm. Und das hat mich alles gekostet eigentlich. Wann? Jetzt rufe ich aus einer Schlichtwohnung an. Was war's für eine Wohnung? An der Schlichtwohnung. Schlichtwohnung? Ja, so kann man das nennen. An einer schlichten Wohnung, oder was? Was ist, ja. Was ist eine Schlichtwohnung? Es ist eigentlich nichts mehr über. Mhm. Und ich bin also wirklich der absoluten Meinung, dieser Mensch, ja, dem ich wirklich in diesen ganzen 7 Jahren über zig Probleme geholfen habe, mhm. der hat mir alles genommen, mhm. wirklich alles genommen. Mhm. Er hat mir meine Wohnung genommen, meine Frau genommen. Du bist der Meinung, dass dieser Mensch, was? Er hat mir alles genommen. Mhm. Domian, ich kann dir eins sagen. Also, du hast, normalerweise. Hm? Du hast diesen Mann, ne? Ja, mhm. das ist nichts mehr über. Mhm. Wann ist und er denn? Und früher war er mein Freund. Mhm. Wann ist das alles geschehen? Wann ist er durchgebrannt mit deiner Frau und all den Sachen? 3 oder 4 Jahre. Drei oder vier Jahre, so lange ist es schon her. Ja, hast du irgendwas von denen dann nochmal gehört? Weißt du, wie die leben, wo die leben? Ja, natürlich. Und ich sehe auch meine Kinder, alle 14 Tage. Ach, du hast auch den Kontakt auch mit deiner Frau noch? Ganz genau. Und sind die beiden zusammen, immer noch? Immer noch, ja, leider. Ihn siehst du aber nicht? Ja, besser für ihn ist es so. Mhm. Als das damals aufgeflogen ist, als du das rausgekriegt hast, hast du es rausgekriegt oder haben die dir das gesagt? Die haben mir das ganz knallhart gesagt. Die haben es dir knallhart ins Gesicht gesagt. Und ja. Wie lange lief da schon parallel was, während du mit deiner Frau auch verheiratet warst? Ja. Wie lange? Das ist alles 3 Jahre. Ich habe, wie gesagt, ich bin da ziemlich krank drüber geworden. Ich weiß das gar nicht mehr. Alles so ganz genau. Also für dich war es ein Nervenzusammenbruch und eine ungeheure Katastrophe, verständlicherweise. Ganz genau. Verständlicherweise. Du hast alles verloren. Du hast jetzt auch keinen Job mehr. Du hast eine kleine, eine einfache Wohnung, sagst du. Ja. Und hängst in der Luft. Alles ist dir genommen. Deine Firma ist dir genommen. Deine Familie ist dir genommen. Und an allem schuld ist dieser Mann. Das denke ich. Viele, viele Leute haben mir gesagt, dass das nicht so ist. Aber dieser Mensch lebt sowas von gefährlich. Ich hoffe, er hört mit eins oder anderen. Was sagen denn die anderen Leute, dass er sei nicht schuld daran, nur? Welche anderen Leute? Die du gerade erwähnt hast. Keine anderen Leute mehr. Nee, du hast gerade gesagt, andere sagen, er sei nicht alleine schuld daran. Ja, mein Gott. Dieser Spruch, es gehören immer zwei dazu. Weißt du, was ich davon halte? Mein Gott. Ich habe das nicht gesagt. Ich frage dich ja nur. Ich habe das nicht gesagt, da gehören immer zwei dazu. Es ist ganz schlimm. Mhm. Wenn man... ich kann dir ja eins sagen. Ich hoffe, sie hört zu. Ich trage meinen Ehering noch. Mhm. Ich warte und hoffe. Und das Warten und Hoffen über Jahre, das ist sowas von schlimm. Das heißt, du würdest gerne zurück zu deiner Frau? Ja, selbstverständlich. Ja, so selbstverständlich ist das nicht, wenn deine Frau trägt. Da haben wirklich beide Schuld mit dran, Ralf. Nein. Wieso nein? Deine Frau hat das doch mitgemacht. Die lebt doch mit ihm zusammen. Ja. Jetzt sagst du genau das, was mir also tausend andere Leute auch sagen. Mhm. Ja, das sage ich dir auch. Jetzt, deine Frau ist ein erwachsener, selbstständiger Mensch. Und sie hätte ja Nein sagen können, aber sie hat Ja gesagt zu dem Mann. Das Thema, Domian, ist eigentlich, ja, aus einem Freund oder einem Feind. Mhm. Und das war wirklich so. Und ich habe wirklich so viel von diesen Menschen gehalten. Mhm. Jetzt hast du gerade gesagt, der lebt gefährlich. Was meinst du denn damit? Das wird er selber wissen, warum. Ein bodenloser Hass ist entstanden. Wo ich also... Kommst du da auch, oder bist du schon auf, ich sage jetzt mal, sehr dumme Gedanken gekommen schon? Ja, selbstverständlich, klar. Mhm. Nur, ich halte mich für einigermaßen intelligent. Mhm. Noch. Mhm. Ich hoffe, dass du das auch bleibst. Bei allem Verständnis. Es gab schon Momente dazwischen, wo ich das eigentlich fast vergessen hätte. Mhm. Auch verständlicherweise. Also im Grunde genommen, nein, jetzt ehrlich, besser ehrlich geht immer. Eigentlich ist es immer noch so. Was ist immer noch so? Eigentlich ist es immer noch so. Der Hass wird immer größer. Mhm. Der Hass auf diesen Menschen. Aber, Ralf, bei allem Verständnis für das, was du durchgemacht hast. Ich glaube, ich würde den auch hassen bis an mein Lebensende und ihm die Pest an den Hals wünschen. Ja. Aber stürze dein Leben, was du jetzt hast und was du noch hast. Du bist auch von vielen, du bist vielem beraubt worden. Lass mich sagen. Stürze dieses Leben nicht auch noch, mach das nicht auch noch kaputt. Was ist davon übergeblieben? Ja. Ja, möchtest du den Rest deiner Zeit im Knast verbringen? Das weiß ich auch. Ja. Ich habe eine Liste von meinem Rechtsanwalt. Jeder Schlag kostet 5000 Mark. Mhm. Je nachdem, wo er hingeht. Mhm. Und das ist auch nicht mein Stil normalerweise. Mhm. Ja? Mhm. Und ich weiß auch, und ich bin intelligent genug, so kriege ich sie nicht wieder. Das weiß ich. Mhm. Nur zum Thema. Aus Freunden werden Feinde. Mhm. So kann es passieren. Mhm. So kann es passieren. Das einen schönen Gruß an alle, die zuhören. Mhm. So kann es passieren. Mhm. Denn ich habe, wie gesagt, gedacht, es wäre mein Freund gewesen. Mhm. Du hast wahrscheinlich etwas passiert und auf einmal war er weg. Du hast wahrscheinlich auch nie für möglich gehalten, dass so etwas in dem schlummert, ne? Ja, er ist für mich mittlerweile, wie gesagt, das ist... Mhm. Ralf, ich kann nur an dich appellieren, ja, dass du... Ja, ich kann nur... Domian, ich möchte dich nur noch einmal unterbrechen jetzt. Mhm. Ja? Wenn dieser Spruch, es gehören immer zwei dazu, das ist das Schlimmste, was dir passieren kann. Ja, aber ich versuche, dir meine Situation zu versetzen. Ja, das beziehe ich nicht auf dich. Halt. Das beziehe ich nicht auf dich. Mhm. Aber ich beziehe es auf die Situation er und deine Frau. Da beziehe ich den Spruch schon drauf. Ich möchte an dich nur appellieren, Ralf. Mehr kann ich überhaupt gar nicht tun. Du bist weit weg, ich kenne dich nicht und wir werden vielleicht nie wieder miteinander reden. Mach dein Leben, was du jetzt noch hast, nicht absolut unglücklich und begehe bloß keine Dummheit. Das ist nicht die Lösung des Problems, indem du da jetzt Selbstjustiz übst und deine Rache auslebst. Gut. Ja? Wie gesagt, also ich halte mich für einen relativ intelligenten Menschen und ich werde das nicht tun. Mhm. Ja? Mhm. Schon meiner Kinder willen nicht. Eben, dann habt die Kinder genau da im Sinn. Die haben auch mitgenommen. Und Ersatzpapa wird er nie sein, glaube ich mir. Mhm. Ja? Wir verabschieden uns jetzt. Ich hoffe, dass nichts Schlimmes passiert. So sage ich es jetzt mal nochmal. Okay? Oh, ja. Und ich hoffe, dass mein Brief dich noch erreicht. Da geht es nämlich um Medienkritik wegen deiner Big Brother. Okay, das ist ein anderes Thema. Fanatik. Das vertiefen wir jetzt mal nicht. Ne? Alles klar. Okay, Ralf, tschüss. Schönen Dank, mit dir gesprochen zu haben. Tschüss. Domian, tschüss. Ingeborg ist jetzt dran. Und Ingeborg ist 60 Jahre alt. Guten Morgen. Guten Morgen, Jörg. Guten Morgen, Ingeborg. Ich war schon manchmal versucht, bei anderen Gelegenheiten dir diese Geschichte zu schildern. Ja. Sie liegt inzwischen 11 Jahre zurück. Mhm. Es war eine Freundschaft, die von 1978 bis 1989 dauerte. Ja. Eine Freundschaft zwischen mir und einer Frau, aber natürlich nicht auf sexuellem Gebiet, sondern eine echte Freundschaft. Mhm. Sie zog damals 76 in diese Stadt, in der ich wohne, im Osten Deutschlands. Und seit 1978 hatte ich also eine nähere Bekanntschaft gemacht. Meine Kinder waren teilweise krank. Ich war alleinerziehende Mutter von zwei Kindern. Und sie gehörte zu den 2% DDR-Bürgern, Frauen, die nicht arbeiteten. Mhm. Und übernahm dann, damit ich arbeiten konnte, wenn die Kinder nicht ganz hohes Fieber hatten oder so, die Betreuung. Mhm. Daraus wurde eine tiefe Freundschaft, dass ich ihr also auch meine geheimsten Probleme anvertraute, die vor allen Dingen meine Probleme mit der Stasi waren. Aha. Ja? Mhm. Mhm. Also und, du hattest da Probleme, da gab es was. Wie bitte? Du hattest da Probleme mit der Stasi. Ja, ich hatte sie erstmal ungeahnt, weil mein geschiedener Mann inoffizieller Mitarbeiter gewesen war. Das habe ich aber auch erst nach der Scheidung, lange nach der Scheidung erfahren. Mhm. Und zum Zweiten hatte ich eine Freundschaft zu einem Mann, dann durch Brieffreundschaft entwickelt, der aus der Sowjetunion in die BRD ausgewandert war, ja. Dessen Schicksal damals über den Sender Freies Europa gekommen war, der auf dem Roten Platz, also auch als Dissident demonstriert hatte. Mhm. Und da war natürlich die Stasi auf dich aufmerksam geworden. Ja, der mich dann 1982 das erste Mal in der DDR besuchte. Sie haben ihn damals nackt ausgezogen und alles Mögliche, also mit allen Schikanen. Es war auch eine Liebe daraus entstanden. Das hast du alles deiner Freundin, dieser Frau, auch erzählt? Deine Sorgen, deine Nöten, deine Ängste auch? Ja. Ja. Ja, natürlich. Ich wurde auch, ich war auch in einem staatlichen Beruf tätig, wo ich also Republiktreue an sich gefordert wurde. Mhm. Ich hatte zwei sehr intelligente Kinder, die auch beide heute promoviert haben, muss ich dazu sagen. Und lass uns mal auf die Geschichte zurückkommen, Ingeborg. Ja. Denn du warst 11 Jahre dann mit dieser Frau, die auch eine Busenfreundin war, kann man ja auch so sagen, zusammen hast du ja alles erzählt. Ja. Was ist denn dann geschehen, dass es in Feindschaft umschlug und alles zerbrochen ist? Ja, naja, ich hatte ja, es war ja so, die Stasi wollte, es ging sogar so weit, dass das Zimmer meiner Tochter, als sie in Berlin studierte, inoffizieller Treffpunkt für die Stasi werden sollte. Mhm. Und so, also es war ganz kompakt. Die Stasi war bei mir Gast und wir suchten nur immer Wanzen in der Wohnung. Mhm. Post kam nicht an, Telefongespräche wurden unterbrochen, also es war ganz furchtbar. Mhm. Ja? Ich wurde auch vorgeladen zu Gesprächen, ich gab auch nicht Ruhe, muss ich dazu sagen. Okay, das haben wir jetzt verstanden, dass du da in großen Verstrickungen warst und in großen Komplikationen. Erzähl mir von der Freundin, was ist geschehen, dass die Freundschaft zerbrach? Ja, ich habe immer gesagt, die Stasi, entschuldige diesen brutalen Ausdruck, kennt den letzten Furz von mir. Mhm. Woher kommt der? Mhm. Aber dass sie es war, dass sie es war, die die Schlüssel zu meiner Wohnung hatte, die meine geheimsten Gedanken, meine geheimsten Ängste kannte, also das habe ich nicht für möglich gehalten. Diese Frau war Stasi-Mitarbeiterin und hat alles an die Stasi weitergetragen. Jedes Wort, das ich sagte, auch wo ich mich aus den Fängen befreien wollte. Mhm. Es war mal ein Termin vereinbart, wo die zu mir kommen wollten. Die meldeten sich dann sogar offiziell an. Mhm. Ja, dann habe ich gesagt, in meinem Auto wäre das Benzin ausgelaufen. Ich konnte das Auto nicht starten und so weiter. Das wussten die dann. Ingeborg, wie ist das denn aufgeflogen, dass sie es ist? Aufgeflogen dadurch, sie hat nach der Wende 1990, gleich Anfang 1990, furchtbare Angst gekriegt. Mhm. Die hat also auch andere Menschen verraten. Mhm. Und auch da war die Stasi im Spiel. Innerhalb von 4 Wochen wurde sie geschieden. Und zu dem Scheidungsprozess hatte mich ihr Mann als Zeuge geladen. Mhm. Und da erzählte mir dieser Mann erstmal von ihr, dass sie so offizieller Mitarbeiter war. Das heißt, du hast es über ihren Mann erfahren? Ja. Hast du sie denn mal konfrontiert? Als ich dort auf dem Gericht war bei dem Scheidungsprozess, da habe ich es ihr gesagt. Was hat sie zu ihrer Verteidigung? Und da wollte sie mir schwören, dass sie nie ein Wort über mich verraten hat. Aber das ist gelogen. Das wissen wir heute, dass es gelogen ist. Ja. Hast du in deine Akten Einblick genommen? Ja. Mhm. Hast du dann, das völlig klar war, hast du dann nochmal mit der Frau gesprochen? Sie lebt in Dänemark. Sie ist nach Dänemark 1990 ausgewandert, im Februar oder März. Wahrscheinlich vor Angst. Mhm. Ja. Hat mir 3 oder 4 Mal provozierende Karten von dort geschickt. Das auch noch? Ja, das auch noch, mhm. Ja. Und sagen wir mal... Also ein richtig mieser Mensch. Ne? Ich bin ein einsamer Mensch damals dadurch geworden, vor Angst. Mhm. Ja. So, Ingeborg, wenn man 11 Jahre so verraten und verkauft worden ist, so verraten und verkauft, das kann man ja so sagen, und das auch noch von der allerbesten Freundin, ja. Gibt es überhaupt ein Wort, einen Begriff des Empfindens, was du dieser Frau gegenüber empfindest? Nein, ich habe immer einen Spruch gehabt, der größte Lump im ganzen Land, das ist und bleibt der Denunziant. Mhm. Ja? Mhm. Was würdest du am liebsten mit dieser Frau machen, wenn du schalten und walten könntest? Ich wünsche ihr kein Glück. Ich wünsche ihr ein schlimmes Ende. Mhm. Ja? Und dass sie vielleicht, wenn sie krank ist, schwer krank ist, einmal zur Besinnung kommt und sagt, das ist die Strafe für das, was ich gemacht habe. Also man kann sagen, du wünschst ihr schweres Leid. Auch Einsicht. Und Einsicht. Mhm. Ja. Mhm. Auch Einsicht. Mhm. Ja? Aber die Frau scheint ja überhaupt nicht einsichtig zu sein, wenn sie dir noch böse Karten schreibt. Ja, das ist nun, das war in den ersten Jahren. Mhm. Jetzt habe ich 3-4 Jahre Ruhe. Mhm. Ich habe ihre Adresse. Ich habe sogar ihre Telefonnummer. Mhm. Ja? Mhm. Habe ich alles. Du hast aber nie irgendwas mal unternommen? Nein. Nein. Einfach gar nichts unternommen. Denkst du da oft dran? Ja. Mhm. Immer wieder. Mhm. Ja? Und kann ich verstehen, wie Menschen so sein können. Mhm. Ich auch nicht. Ich auch nicht. Das kann ich nicht verstehen. Ja? Und ich glaube, weißt du, Ingeborg, ich glaube, dass diese Menschen nie Glück finden. Nie. Sie wird nie Glück finden. Ich bin sicher, wer so veranlagt ist, er hat überhaupt gar keinen Zugang zum Glück. Das ist das richtige Wort. Kein Zugang zum Glück. Mhm. Ja? Weißt du, das ist so furchtbar, was mit uns Menschen da passiert ist in der Zeit damals. Mhm. Ja? Und doch, ich wünsche ihr da irgendwie, dass ein Moment in ihrem Leben kommt, wo sie sagt, ich bin ein Schwein. Mhm. Ja? Ich persönlich will mir da gar keine Hände schmutzig machen, weil es gar keine Möglichkeit gibt. Das, was sie angerichtet hat bei mir, ich habe einen Herzinfarkt gehabt dadurch dann. 87 durch die Stasi-Sache und alles. Das wirst du dein Leben lang auch nie vergessen. Nein. Nie, diese Verletzung ist so tief. Es ist eben für mich dadurch so schwer geworden, auch Kontakte zu Menschen zu knüpfen. Ja? Vertrauen kann ich nicht mehr. Ja? Ingeborg, ich bedanke mich bei dir sehr, dass du mir das erzählt hast und dass du dich hier geäußert hast in meiner Sendung. Ja, ich hätte deutlicher werden können noch, damit du meine, aber ich glaube, wir haben ganz entblößen hier. Ich glaube, wir haben alle verstanden, wie es dir zumute war und wie es dir zumute ist. Und wir alle können das verstehen. Ja. Wir alle können es verstehen, glaube mal. Gut, Domherrn. Und deshalb will ich auch nicht, dass das mit der Stasi vergeben und vergessen ist. Und da bin ich auch deiner Meinung. Haben, die können nicht vergeben. Mhm. Ich kann nicht vergeben und ich kann nicht vergessen. Mhm. Und ich finde es sehr richtig so und ich bin deiner Auffassung. Ja. Liebe Ingeborg, und wenn noch so schlimme Sachen passiert sind, wünsche ich dir viele schöne und gute Jahre jetzt noch. Ja, na, ich bin krank und alles, aber ich wollte es mal erzählen. Das ist auch sehr richtig so. Und ich wollte mal dafür plädieren, dass man das nicht einfach unter den Tisch klären kann. Richtig so. Umso besser, dass du durchgekommen bist und dass wir geredet haben. Nichts passiert letzten Endes. Verstehe mich mal recht. Ich habe nicht im Gefängnis gesessen und nicht. Und trotzdem hat das 11 Jahre meines Lebens, war ich in Angst. Und jetzt sind 11 Jahre vergangen und ich kann es noch nicht vergeben und nicht vergessen. Liebe Ingeborg, ich sage jetzt Tschüss und auf Wiederhören. Ja? Und wünsche dir trotzdem alles Liebe. Ja, danke. Auf Wiederhören. Tschüss. Cornelius, 18 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, guten Morgen, Domian. Hallo Cornelius. Du hast auch noch so eine schlimme Geschichte des Bruchs zwischen einem Menschen und dir? Nee, bei mir ist genau andersrum. Andersrum? Da ist mein schlimmster Feind ist mein bester Freund geworden. Ach, das ist natürlich ein schönes Ende für unsere Sendung. Erzähl mal, was ist passiert? Ja, es fing alles an im Kindergarten, nee, nicht im Kindergarten, schon in der Grundschule schon. Mhm. Und zwar damals haben wir, Gregor heißt er, den haben wir die ganze Zeit nur geärgert und gehänselt, weil er ein bisschen kleiner war. Mhm. Und dann, einmal haben wir ihn wohl zu viel gehänselt und da hat er gerade einen Pfeil und Bogen bei gehabt. Mhm. Und hat er mit dem Bogen, mit dem Pfeil genau unter das Auge geschossen. Unter dein Auge? Bitte? Unter dein Auge? Ja. Mhm. Und beinahe, also war ganz knapp war das und wäre ich auf einmal geblind gewesen. Und ja, ging halt immer so weiter, so kleine Nicklichkeiten immer zwischen uns. Und später dann, ich hatte so einen richtigen Hass auf ihn, dadurch auch schon. Und später hat er halt Lügen über mich erzählt und nur böse Sachen so, schlechte Sachen über mich. Ja. Und dann irgendwann wurde mir das zu viel. Und dann habe ich ihn halt geschlagen. Da waren wir so 13, 14 waren wir da so. Habe ich mich mit ihm geschlagen. Und ja, irgendwie dann, danach war erstmal Funkstille zwischen uns. Also das war völlig zerrüttet, das Verhältnis, ne? Hört sich schon so an. Ja, doch. Wie, ja. Wie ist denn dann die Kehrtwendung gekommen? Ja, und zwar war das so, wir haben noch einen anderen Freund, der Malte, und der ist halt von mir ein Freund und von ihm ein Freund. Und irgendwie, so durch den, der hat uns irgendwie dann so zusammengebracht, so langsam und nach und nach. Wie alt wart ihr da? Da waren wir 15, war das. 15, das heißt, ihr seid jetzt schon seit 3 Jahren dann doch durchaus eng befreundet. Ja, würde ich sagen, seit 2 Jahren, weil zwischendurch war ich ein Jahr nicht in Deutschland. Achso, ist es denn heute wirklich so, dass du sagst, das ist mein bester Freund sogar? Mein allerbester Freund. Mein allerbester Freund. Ja. Und wie denkt ihr heute so über die alten Zeiten, als ihr euch die Köpfe eingeschlagen habt? Wir lachen uns darüber immer noch kaputt. Ja. Erzählen uns immer noch Geschichten von früher und so. Und hättest du damals wahrscheinlich überhaupt nicht für möglich gehalten, ne? Absolut nicht. Ja. Absolut nicht. Aber dann hat der Malte, ne, so heißt der andere Freund, hat dir das ein bisschen geschickt so lanciert oder war das so Zufall mehr? Ich würde sagen, es war ein bisschen mehr Zufall auch schon. Wir sind als Öster ins Gespräch gekommen, also dadurch, dass Malte da war und er halt auch. Sind wir ins Gespräch gekommen, dann habe ich gemerkt, dass wir also viel zu gemeinsam haben, doch. Und dann, ja, nach und nach immer mehr geredet und dann... Ist es jetzt so ein Mensch, wo du sagst, für den lege ich meine Hand ins Feuer? Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ja. Dem würdest du alles anvertrauen? Alles, ja. Aber das Schlimme ist ja, dass wir haben ja die ganze Sendung über solche Geschichten gehört, dass man oft im Leben enttäuscht wird eben von solchen Menschen, für die man die Hände ins Feuer legen würde. Das ist das Schreckliche, ne? Ja, aber ich denke, dass der, also... Der nicht. Der wird das mit sich aushalten. Man darf auch nicht zu skeptisch sein. Man muss auch Vertrauen geben können. Sonst ist man ja gar nicht mehr offen für eine Freundschaft. Und ich auch. Man muss auch mit Vertrauen an sowas rangehen. Ja, genau. Cornelius. Darf ich noch schnell grüßen? Ja, du darfst es. Alles klar, gut. Gregor, du bist mein allerbester Freund und ich hoffe, wir werden noch lange Freunde bleiben. Na prima. Cornelius, alles Gute. Tschüss. Ja, tschüss. In der Technik. Heute Nacht war Leo Scholten, morgen sind wir wieder da und wie immer in der Nacht von Freitag auf Samstag mit einer offenen Telefon-Talkshow, einer offenen Show. Das heißt, ihr könnt mich dann anrufen zu jedem Thema, über das ihr gerne mit mir reden wollt. Ab 0 Uhr ist das immer schon möglich, da sind unsere Leitungen geschaltet und wir sind da wieder um 1 Uhr im Radio bei 1 Live und im Fernsehen hier im WDR Fernsehen. Ich wünsche euch eine schöne Nacht und sage bis morgen. Ciao.